ein Eisenhandgemenge. Da kommen sie angestampft. Und eins ist klar, das ist ganz sicher wahr. Ist viel Metall mit dem Spiel, wird's ein harter Kampf. Jeder weiß, dass ich mich nicht gern einschüchtern lasse. Komm, ich nehme es mit euch auf. Wir machen die Roboter fertig, also rate ich den Metallgestalten. Nehmt euch besser in Acht, macht euch darauf gefasst, dass wir euch Roboter jetzt gleich ausschalten. Ihr denkt, ihr werdet siegreich sein, doch ich höre schon, wie ihr schlottert. Denn wir stellen euch gleich ein Bein her unter der Roboter. Ich glaub, ihr wisst, was ich mein. Der Aufstand der Roboter, wir schaffen euch aus, ihr landet auf dem Schrottplatz. Denn für Altmetall bezahlt man einen guten Preis. Weil du Mama war ein Mixer, euer Dad war nur ganz mies geschweißt. Der Aufstand der Roboter, wir wollen uns denn euch ein. Wir hauen euch kurz und klein und schmelzen euch in kleine Einzelteile ein. Ihr solltet besser flitzen, ich sehe, ihr kommt in Schwitzen. Vor Angst und Furcht läuft euch das Öl schon aus allen Ritzen. Ihr Androidenvolk bekommt nicht, was ihr wollt. Mit der Revolte habt ihr nie Erfolg. Ihr werdet ausgeschaltet, in Dosen umgestaltet. Ich sag es gerade darauf, wir löschen euch aus der Roboter. Nehmt euch in Acht. Wir schrauben euch jetzt auf, wir haben einen Plan. Wir bauen euch heute zusammen zu einem Rasenmäher oder einer Achterbahn. Wenn wir wollen, basteln wir auch vielleicht nur einen Wetterhahn. Der Aufstand der Roboter. Ich sag es klar und laut, wir kennen keine Gnade, also rate ich euch laut. Ihr kommt in die Garage, zur schnellen Demontage. Mit Stahlbürsten polieren wir euch auch noch die Visage. Ihr schüchtert uns nicht ein, wir kriegen euch schon klein. Bevor ihr es merkt, wollen wir euch neue Festplatten ein. Wir schalten euch jetzt aus und schrauben euch dann auf. Wir reißen Prozessoren und auch alle Kabel raus. Wir wollen uns denn nicht ein, wir hauen euch kurz und klein und schmelzen euch in kleine Einzelteile ein. Ihr solltet besser flitzen, ich sehe, ihr kommt in Schwitzen. Vor Angst und Furcht läuft euch das Öl schon aus allen Blitz. Ihr Androidenvolk bekommt nicht, was ihr wollt. Mit der Revolte habt ihr nie Erfolg. Ihr werdet ausgeschaltet, in Dosen umgestaltet. Ich sag jetzt gerade darauf, wir löschen euch jetzt einfach aus. Wir wollen uns denn nur rein. Wir hauen euch kurz und klein und schmelzen euch in kleine Einzelteile ein. Ihr solltet besser blitzen, ich sehe, ihr kommt in Schwitzen. Vor Angst und Furcht läuft euch das Öl schon aus allen Blitz. Ihr Androidenvolk bekommt nicht, was ihr wollt. Mit der Revolte habt ihr nie Erfolg. Ihr werdet ausgeschaltet, in Dosen umgestaltet. Ich sag jetzt gerade darauf, wir löschen euch jetzt einfach aus.